Okay, so tonight we're in Zechariah chapter 4 and Galatians chapter 4. In Galater 4 und Zacharias 4. I'd like to welcome you to our service. Ich will euch alle herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. For those who are listening on the website. Für die, die jetzt via Webseite zuhören. I'd like to welcome you once again. Ich will euch nochmal herzlich einladen. Okay, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke dir für diesen Abend. Bless these thoughts. Segne diese Gedanken. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Zechariah chapter 4. In Zacharias 4. Now turn to Zechariah chapter 3. Und jetzt geht nach Zacharias 3. Why did I say 4? Okay, 3. I'm sorry. 3. Verse 1. Vers 1. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. Und ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. And Satan standing at his right hand to accuse him. Und Satan stand zu seiner Rechten, ihn anzuklagen. And the Lord said to Satan, der Herr sprach zu Satan, the Lord rebuke you. Der Herr bedrohe dich. Satan. Indeed, the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Is this not a brand plucked from the fire? Ist es nicht ein Holzscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Now Joshua was clothed with filthy garments. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. And standing before the angel. Und stand vor dem Engel. This goes along with last week's message about the robe of righteousness. Das geht gemeinsam mit der Botschaft von letzter Woche über die Robe der Gerechtigkeit. Let's look back to chapter 2 for a moment. Kurz in Kapitel 2. Because last week we mentioned about 70 AD. Weil letzte Woche haben wir das erwähnt, dass 70 nach Christus. How Titus and the Roman armies came. So wie Titus als Titus und die römischen Armeen kamen. Right along with the parable of Matthew 22. Auch dieses Gleichnis in Matthäus 22. That this seemingly very simple parable, dass dieses offensichtlich einfache Gleichnis, was prophetic, war prophetisch, and God sent His armies to destroy the city. Und Gott sandte seine Armeen, die Stadt zu vernichten. And look at verse 6 of chapter 2. Vers 6, Kapitel 2. Ho there, flee from the land of the north, declares the Lord. Weh euch, schreckt der Herr. Verse 6 of chapter 2. Vers 6, Kapitel 2. I hope it's in the German. Okay. Oh boy, German Bibles. Okay. Vers 10. It's verse 10. I'm sorry. No, it's just, you know, it goes back to Luther, I think. Chapter 6. Ho there, flee from the land of the north, declares the Lord. In der deutschen Bibel Kapitel 2 Vers 10. Wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. For I have dispersed you as the four winds of the heavens, declares the Lord. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet. Wow. Verse 8. Vers 8. No, verse 12 for you. 12. Yeah. That's almost strike two, but that's not really. Okay, now that was just, okay, verse 12 in the German Bible, 8 in the English Bible. For thus says the Lord of hosts, denn so spricht der Herr der Herrscher an, after glory he has sent me against the nations which plunder you. Nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben, speaks of Jerusalem. Das spricht über Jerusalem. He who touches you, wer euch antastet, touches the apple of his eye, tastet meinen Augapfel an. Wow. Verse 10. Vers 14. Sing for joy and be glad, O daughter of Zion. Juble und freue dich, Tochter Zion. For behold, I am coming. Denn siehe, ich komme. This is Christ. Und das ist Christus. This is the second coming. Das ist das zweite Kommen Christi. I am coming and I will dwell in your midst. Und ich werde in deiner Mitte wohnen. Declares the Lord. Spricht der Herr. And many nations will join themselves to the Lord in that day. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. And will become my people. Und werden mein Volk sein. Then I will dwell in your midst. Und ich werde in deiner Mitte wohnen. And you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich zu dir gesandt hat. And the Lord will possess Judah as his portion in the Holy Land. Und der Herr wird Judah als sein Erbteil besitzen im Heiligen Land. And will again choose Jerusalem. Und wird Jerusalem aufs Neue wählen. Be silent, all flesh, before the Lord. Alles Fleisch, schweige vor dem Herrn. For he is aroused from his holy habitation. Denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Then he showed me Joshua, the high priest. Und dann ließ er mich Joshua, den Hohepriester, sehen. Standing before the angel of the Lord. Stehend vor dem Engel des Herrn. And Satan standing at his right hand. Und der Satan zu seiner Rechten. To accuse him. Um ihn anzuklagen. What a picture. Was für ein Bild. That God is showing the prophet Zechariah. Dass Gott dem Propheten Zachariah zeigt. This applies very much to us. Und das lässt sich auf uns anwenden. Because Satan is standing at his right hand. Denn Satan steht zu seiner Rechten. And this high priest represents the people of Israel. Und dieser Hohepriester repräsentiert das Volk Israel. The nation of Israel. Die Nation Israel. He represents us. Er repräsentiert uns. Satan standing at his right hand to accuse him. Und steht zu seiner rechten Satan, um ihn anzuklagen. Now Revelation chapter 12 verse 10. Und in Offenbarung 10 Vers 12. It says Satan is before God. Steht Satan vor Gott. Accusing the brethren day and night. Und klagt die Brüder an Tag und Nacht. He does not tire. Und wird nicht müde davon. Day and night accusing the brethren. Tag und Nacht klagt sie an. Let's read chapter 3 one more time. Nochmal das Kapitel 3. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. Und ließ mich den hohen Priester Joshua sehen vor dem Engel des Herrn. And Satan standing at his right hand to accuse him. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. And the Lord said to Satan. Und der Herr sprach zu Satan. The Lord rebuke you. Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Indeed, the Lord has chosen Jerusalem. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Keep your finger there. Und halte deinen Finger dort. Find Galatians chapter 4. Jetzt finden wir Galater 4. Starting with verse 21. Wir fangen an mit Vers 21. Tell me, you who want to be under law, do you listen to the law? Sagt mir nun, die unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? For it is written that Abraham had two sons, one by the bondwoman and one by the free woman. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. But the son of the bondwoman was born according to the flesh. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. And the son by the free woman through the promise. Der von der Freien jedoch durch die Verheißung. This is allegorically speaking. Und dies hat einen bildlichen Sinn. For these women are two covenants. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. One proceeding from Mount Sinai, bearing children who are to be slaves, she is Hagar. Eines vom Berg Sinai, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse und eine Hagar. Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. And corresponds to the present Jerusalem. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. This is before the Lord comes. Das ist vor des Herrn kommt. Before the Lord comes and lives in their midst. Bevor der Herr kommt und in ihrer Mitte zu leben. This is the present Jerusalem. Das gegenwärtige Jerusalem. For she is in slavery with her children. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Do you know why? Weißt du warum? She does not know the Lord. Sie kennen den Herrn nicht. They have not received the Lord. Sie haben den Herrn nicht empfangen. Verse 26. Vers 26. But aber the Jerusalem above is free. Das Jerusalem droben ist frei. She is our mother. Und das ist unsere Mutter. Verse 28. Vers 28. And you brethren, und ihr Brüder, like Isaac, so wie Isaac, are children of promise. Seid Kinder der Verheißung. That applies to everyone in this room. Und das lässt sich an jeden in diesem Raum anwenden. That has received Christ as their Savior. Der Christus empfangen hat als Retter. You brethren, like Isaac, ihr Brüder seid wie Isaac, are children of promise. Seid Kinder der Verheißung. Wow. Now go back to Zechariah 3. Jetzt zurück zum Zechariah. Satan is accusing the high priest. Satan beschuldigt den hohen Priester. The high priest represents Israel. Der hohe Priester repräsentiert Israel. Satan is accusing God's people. Satan klagt die Geschwister an. The high priest can also apply to us. Der hohe Priester lässt sich auch auf uns anwenden. Satan is accusing. Er klagt an. And the Lord rebukes him. Und der Herr weist ihn zurecht. But this person is Jesus. Aber diese Person ist Jesus. Start one more time slowly. Noch einmal anfangen. Then he showed me Joshua the high priest. Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen. This is not Joshua with Moses. Das ist nicht der Joshua von Moses. This is another Joshua. Das ist ein anderer Joshua. Standing before the angel of the Lord, who is Jesus Christ. Und der steht vor dem Engel des Herrn, und das ist Jesus Christus. And Satan standing at the right hand of Joshua. Und Satan stand zur Rechten des Joshua. And the Lord said to Satan. Und der Herr sprach zu Satan. This is Jesus speaking. Und nun spricht Jesus. The Lord rebuke you, Satan. Der Herr wird dich bedrohen. In a sense, he's saying, my Father rebuke you. Er sagt, mein Vater weise dich zurecht. And then he says, und dann sagt er, indeed, the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. I thought about that for a while. Und darüber habe ich nachgedacht. Why the Lord who chose Jerusalem? Warum der Herr Jerusalem erwählt hat? What does Jerusalem speak of? Worüber spricht Jerusalem? According to Galatians chapter 3 or chapter 4. Galater Kapitel 4. Jerusalem speaks. Spricht Jerusalem of salvation by grace through faith. Spricht Jerusalem über die Errettung durch Gnade durch in Glauben. Read it again, Galatians chapter 4. Könnt das nochmals lesen in Galater 4. There's a Jerusalem from below. Es gibt ein Jerusalem von unten. The present Jerusalem in unbelief. Das gegenwärtige Jerusalem in who Unglauben. Who does not believe that Jesus Christ was their Messiah? Die nicht glauben, dass Jesus Christus ihr Messias war. And there's the Jerusalem from above. Und es gibt das Jerusalem von oben. That is free. Das ist frei. And that worships Jesus as Messiah and King of Kings and Lord of Lords. Und sie beten Jesus als Messiah und König der Könige an. And this is the Jerusalem in which he's rebuking him. Und das ist das Jerusalem, das er mit dem er anklagt. The Lord rebuke you. Der Herr weise dich zurecht. The Lord who chose Jerusalem. Der Jerusalem erwählt hat. The Lord who declared that we are saved by grace through faith rebuke you. Der gesagt hat, wir sind durch Glauben in Wahrheit, in Gnade errettet. The Lord of grace rebuke you. Der Herr der Gnade weise dich zurecht. The Lord of faith rebuke you. Der Herr des Glaubens weise dich zurecht. The Lord of compassion rebuke you. Der Herr der Mitleids. The Lord who chose us before the foundations of the earth rebuke you. Der Herr, der dich gewählt hat vor der Anfang des Erde, weise dich zurecht. The blood of Christ rebuke you. Das Blut Christi weise dich zurecht. This is what he's speaking of. Und darüber spricht er. Then he looks at Joshua. Und dann schaut er Joshua an. And the Lord is at his right hand. Und der Herr ist zu seiner Rechten. Satan is at his right hand. Und auch Satan ist dort. And Satan is accusing. Und er klagt ihn an. Oh, you want to start a new Jerusalem, do you? Du willst doch ein neues Jerusalem anfangen, willst du nicht? Wow, let's just see. Lass uns sehen. Look at these filthy garments. Schau dir an diese schmutzigen Kleider. Oh, you got a plan, God? Hast du einen Plan dafür? Well. Let's just look at this man. Schau dir diesen Menschen an. Your high priest. Deinen hohen Priester. Filthy garments. Dreck von oben bis unten. I've got a book. Ich habe ein Buch. I've got a huge book, size of an encyclopedia. Ich habe ein Buch so groß wie eine ganze Enzyklopädie. I've got records on this guy. Ich habe Aufzeichnungen über diesen. When Satan accuses, he's accusing with the truth. Wenn Satan anklagt, dann klagt mit der Wahrheit an. He cannot accuse us before God with lies. Kann uns nicht vor Gott anklagen mit Lügen. He's got evidence. Hat Offensichtlichkeiten. He's got facts. Hat Tatsachen. And he says, I saw them, I can prove it. Ich habe sie gesehen und ich kann es beweisen. These people are not worth anything. Diese Leute sind nichts wert. And you've chosen him. Und du hast sie erwählt. As a high priest. Als Hohepriester. As a representative of the people. Als ein Repräsentativer dieses Volkes. And the Lord says. Und der Herr sagt. Rebuke you, Satan. Dich weise ich zurecht. The Lord who chose Jerusalem rebuke you. Der Herr, der Jerusalem erwählt hat, wird dich zurechtweisen. The Lord of grace rebuke you. Der Herr der Gnade weise dich zurecht. Is this not a brand plucked from the fire? Ist nicht das ein Holzscheit, der aus dem Feuer gekommen ist? Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It's a piece of wood in the fire. Das ist ein Stück Holz im Feuer. And it's plucked. Und es wird aus diesem Feuer entrissen. Have you ever made a fire? Hast du jemals ein Feuer gemacht? And somebody throws something in the fire that you didn't want in the fire? Und jemand wirft etwas in das Feuer, was du dort nicht haben wolltest. Like a toy? So wie ein Spielzeug zum Beispiel. When I built a house when I was a little kid. Als ich ein kleines Kind war, habe ich mal ein Haus gebaut. And I came downstairs and it was in the fireplace. Und ich kam hinunter und es war in diesem Feuer drin. And it was on fire. Und es brannte. I mean, I didn't mind burning it, but I wanted to burn it. Es machte mir nichts aus, dass es brannte, aber ich wollte es verbrennen. And I said, Dad. Ich sagte, Papa. My Bethlehem house. Mein Bethlehem-Haus. For Christmas. Das Weihnachtshaus. Is that what it was? Oh, das war das. Ich wusste es nicht mehr. I said, yeah. Ja. Yeah, I couldn't pluck it out. It was too big. Und es war zu spät und es ist zu groß. But do you ever pluck something out like a sausage or something? Oder vielleicht ein Würstel beim Lagerfeuer? You have a sausage on a stick and it breaks. Und beim Lagerfeuer bricht irgendwie und das Würstel fällt hinein. And you're trying to pluck it. Und du versuchst dieses Würstel zu retten. To pluck it out of the fire. Und das Würstel brennt. And he says, "Is this not a piece of wood plucked out of the fire?" Er sagt, ist das nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gekommen ist? Then Joshua was clothed with filthy garments, standing before the angel. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. This is me and you. Das ist du und ich. This is a picture of us. Das ist ein Bild von uns. We were plucked out of the fire. Wir sind aus dem Feuer rausgekommen. This picture here. Dieses Bild hier. Is the foundation of my whole life. Ist die Grundlage meines Lebens. This picture here. Dieses Bild. Is the foundation of my Christian experience. Ist die Grundlage meiner christlichen Erfahrung. If I don't get a revelation of this, wenn ich nicht eine Offenbarung von diesem Bild bekomme, my Christianity will be nothing more than just more a moral code. Wird mein Christentum nicht mehr sein als das Befolgen von moralischen Regeln. We're not talking about information. Wir sprechen hier nicht über Information. We're talking about a revelation. Wir sprechen über eine Offenbarung. That we were pieces of wood plucked out by God. Dass wir Holzscheite waren, die im Feuer waren. That we were burning. Dass wir gebrannt haben. Ephesians chapter 2. Im Epheser 2. That we who were dead in sin. Dass wir, die wir tot waren in der Sünde. We were in the course of this world. Wir waren in dem Wandel dieser Zeit. We were the children of wrath. Die Kinder des Zorns. And God. Und Gott. Plucked us out of a fire. Hat uns aus diesem Feuer herausgeholt. I mean, we were headed for eternal separation. Wir waren, das Ziel unserer Reise war die Trennung von Gott. And by an act of God's grace. Und durch den Akt von Gottes Gnade. He spoke the gospel to us. Hat die gute Nachricht präsentiert. And we responded by faith. Und wir sind im Glauben eingestiegen. And we were a piece of wood taken out of the fire. Und wir sind ein Stück Holz, das aus dem Feuer rauskam. And how often does God still do that? Und wie oft tut das Gott noch? In our normal experience. In unserem täglichen Erfahrung. Look what happens here. Was passiert hier? Verse 4. Vers 4. And he spoke and said to those who were standing before him, saying, und er sprach zu jenen, die vor ihm standen, remove the filthy garments from him. Nehmt weg die schmutzigen Kleider. Again he said to him, und er sprach zu ihm, see, siehst du, I have taken your iniquity away from you. Deine Schuld habe ich weggenommen. And will clothe you with festal robes. Und ich werde dich bekleiden mit Feierkleidern. Wow. Satan is standing there. Und Satan steht dort. He's accusing. Er klagt an. I mean, he's got evidence. Er hat Offensichtlichkeiten. He does this day and night. Das ist sein Leben, das macht er Tag und Nacht. The filthy garments, den schmutzigen Kleidern, speak of my life of sin. Sprechen von einem Leben der Sünde. And Jesus is standing there. Und Jesus steht dort. And he says, take it off. Und er sagt, nimm die Kleider weg. Take it off of him. Nimm diese schmutzigen Kleider weg. And he clothes him. Und er bekleidet ihn. With not just a garment, but a festal garment. Nicht nur mit einem Kleid, sondern mit einem Festgewand. This is his new identity. Das ist seine neue Identität. No accusation. Keine Anklagen. A gift from God. Ein Geschenk Gottes. The God of Jerusalem rebuke you. Der Gott Jerusalems weise dich zurecht. The God of salvation through grace rebuke you, Satan. Der Gott der Errettung durch Gnade weise dich zurecht. I love verse 5. Vers 5. Then I said. Und dann sagte ich. This is Zacharias speaking now. Nun spricht Zacharias. I mean, I don't know where he is, somewhere on the side. Irgendwie steht er neben dieser Geschichte. He's watching this whole scenario. Und er schaut dieses ganze Szenario zu. He sees the angels. Er sieht die Engel. He sees Jesus. Er sieht Jesus. He sees Satan. Er sieht auch Satan. He sees Zacharias. He sees Joshua. Er sieht Joshua. He sees everything. Er sieht diese ganze Szene vor sich ablaufen. He's just observing. Und er beobachtet. And all of a sudden he says. Und plötzlich macht er diese Aussage. Then I said. Und dann sprach ich. Let them put a clean turban on his head. Man setze auf seinen reinen Kopfbund einen Kopfbund auf sein Haupt. So they put a clean turban on his head. Und setzten ihm nun einen Kopfbund auf seinen Haupt. And clothed him with garments. Und zogen ihm kleine, reine Kleider. While the angel of the Lord was standing by. Und der Engel des Herrn stand dabei. I wonder if we should be a little bit more like that. Vielleicht sollten auch wir so sein. Put a clean turban on his head. Einen reinen Kopfbund aufs Haupt zu setzen. Satan is accusing. Satan klagt an. Satan wants to destroy. Er will zerstören. He goes before God. Day and und er geht vor Gott Tag und Nacht. Day and night. Tag und Nacht. Joshua represents us. Und Joshua repräsentiert uns. Salvation by grace through faith. Errettung durch Gnade durch Glauben. If we could only get a revelation. Wenn wir davon eine Offenbarung kriegen könnten. Of the severity. Von dieser Ernstheit. Of how we were a burning piece of wood in a fire. Dass wir ein Stück brennendes Holz im Feuer sind. And we were taken out. Und herausgekommen sind. If God could show us for a moment. Wenn Gott uns für einen Moment zeigen könnte. How Satan. Wie Satan. Could bring our case before God. Eben unseren Fall vor Gott präsentieren könnte. Well, Lord. Herr. I've got a guy down there. Da gibt es jemanden. One of these guys in CEG. Einer dieser in der CEG-Gemeinde. I hate that name. Dieser Name, den kann ich Greater nicht Grace. Hören. Greater Grace, I hate that name. CEG kann ich nicht hören. Greater Grace. Well, anyway. Na, wie auch immer. I got a guy down there. Ich habe da einen Menschen. And this is his case. Und das ist sein Fall. If we could hear Satan's case against us. Wenn wir seinen Fall gegen uns hören könnten. We probably would have a semi heart attack. Würden wir vielleicht einen halben Herzattack haben. We would go into a coma, maybe. In ein Koma übergehen. We would sit there. Wir würden da sitzen. And listen. Und zuhören. And with his anger und mit seinem Ärger and with his preciseness und mit seiner präzisen Anklage and we'd be listening und wir hören zu and thinking oh my Lord that's true wir würden uns that's true zustimmen. Das ist richtig das ist wahr and that's true das ist auch wahr and that's true und das ist auch wahr it's all true all das ist wahr oh Lord it's all true alles ist wahr. And you want this guy? Und diesen Menschen willst and du look haben? What he lies, he cheats, he er says, lügt, er stiehlt. And look, he says he's worshiping, he's spacing out. Ja, eigentlich, wenn er anbetet, ist er eigentlich nur irgendwo anders. Im he has no comprehension of your grace. Keine Auffassungsgabe deiner Gnade. He hasn't read his Bible in 3 months. In 3 Monaten hat er nicht seine Bibel gelesen. He hasn't won a soul ever. Er hat noch niemals einen Seele gewonnen. Das gibt's überhaupt nicht. He hasn't worshipped you. Er hat dich nicht angebetet. Really? Ehrlich? Ganz I think ehrlich. Since he's been saved, I can prove it. Seit er gerettet, ich kann es beweisen. I've got videos. Ich habe Videos davon. I can show you his face during the worship service. Ich kann dir sein Gesicht während der Anbetung zeigen. It's called dead. Man nennt das regungslos. He's got a horrible marriage. Er hat eine schreckliche Ehe. And he's one of yours? Und er gehört zu dir? Unglaublich. Ridiculous. Das ist lächerlich. He's one of mine. Er gehört eigentlich mir. You understand? Verstehst du das? He's one of mine. Er ist einer von meinen. Could you imagine observing this? Jetzt stell dir das vor. And you're thinking, who do I belong to? Wo? God. Wem gehöre ich da jetzt? And the horror. Und der Horror. Your heart beating faster. Dein Herz schlägt schnell. And thinking, I think I belong to him. Ich glaube, ich gehöre dem da. Oh no! Nein. And then Jesus says. Und dann sagt Jesus. Rebuke you. Ich weise dich zurecht. Rebuke you. Ich weise dich zurecht. Get behind me. Geh hinter mich. He's a brand plucked from the fire. Er ist ein Holzscheit aus dem Feuer genommen. Could you imagine? Stell dir vor. You think, oh, thank you. Oh, danke. Oh. I am. Ich bin, I really am. Ich bin ein Scheit. I am. I'm a brand. Plucked from the fire. Ein Holzscheit aus dem Feuer genommen. Boy. Unglaublich. Oh Jesus, I love you. Oh Jesus, ich liebe dich. I love you. I worship you. Ich bete dich an. Thank you. Thank you. Ich liebe dich. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. I'll never worship you again. I'll never worship you again. Ich werde dich nie anbeten. Yeah. Just let me go back down. Ich will nur hinuntergehen. That person would be in the front row. Der würde in der ersten Reihe sitzen. They'd be like worshiping the Lord. Oh. Ich bete den Herrn an. They'd be thanking God. Sie würden Gott danken. They'd have their Bible open. Sie würden ihre Bibel offen haben. They'd be 20 minutes. They'd be in 3 hours before service start, they'd be there. Sie werden da 3 Stunden schon vor dem Gottesdienst hier. They'd have a notebook. Ein Notizbuch. They'd bring 2 Bibles with a desk. Mit einer 2 Bibeln mit einem. Say, what's this? Was ist das? This is my desk. Das ist mein Tisch. I take this stuff serious. Das ist ernst für mich. You don't understand. Du verstehst nicht. I'm a brand plucked from the fire. Ich bin ein Holzscheit aus dem Feuer genommen. Are you nuts? Bist du verrückt? No. Nein. My name is Joshua. My name is Joshua. Joshua who? Joshua. Joshua the high priest. Joshua der hohe Priester. You can read about me in Zechariah 3. Du kannst über mich lesen in Zechariah 3. This person would be unstoppable. Diese Person wäre nicht aufzuhalten. Unimaginable. Unvorstellbar. Because they got a revelation. Weil sie eine Offenbarung bekommen haben. Of what really happened. Von dem, was passiert ist. They saw themselves. Sie sahen sich selbst. All of Satan's accusations. Und alle Anklagen Satans. The sense of hopelessness. Dieser Sinn der Hoffnungslosigkeit. Looking at their garments. Wenn sie ihre Kleider anschauen. Wow, I'm filthy. Und sagen, ich bin schmutzig. It's all true. Es ist wahr. So and then the Lord says, rebuke you, Satan. Der Herr weist den Satan zurecht. The God who chose Jerusalem, rebuke you. Der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weise dich zurecht. Get behind me, Satan. Geh hinter mich, Satan. He's a brand plucked from the fire. Er ist ein Scheit aus dem Feuer genommen. From the fires of hell. Von dem Feuer der Hölle. He's a brand plucked from the fires of hell. Er ist ein Scheit vom Feuer genommen. He's mine. Und er gehört mir. Get behind me. Und geh hinter mich. Could you imagine the sense of like, wow. Stell dir vor diesen Sinn der Erstaunens. Do that again, Lord. Herr, mach das nochmal. Get behind me, Satan. Satan. He's a brand plucked from the fire. Er ist ein Scheit vom Feuer genommen. Wow, I'm loved. Ich bin geliebt. I'm cared for. Und man sorgt sich um mich. Boy, I can't wait to get back down there. Ich kann nicht erwarten, zurückzukommen. Lord, can I go back down? Kann ich nochmal hinuntergehen, Herr? Sure you can. Natürlich kannst du. Just for a season. Für eine Zeit lang. Could you imagine that person? Kannst du dir vorstellen, diese Person? They got a revelation. Und sie haben eine Offenbarung bekommen. Of who they are in Christ. Von dem, wer sie in Christus sind. They got a revelation of the garment. Und sie haben eine Offenbarung von diesem Gewand bekommen. They heard the accusations. Sie hörten die Anklagen. Do you know that Satan is before God right now? Satan ist vor Gott jetzt. He goes back and forth. Er geht hin und her. He's got a whole army. Eine ganze Armee. Ephesians chapter 6. In Epheser 6. It's organized. Es ist organisiert. It's principalities, powers. Es ist Mächte und Kräfte. And rulers of the darkness of this world. Und die Führer dieser Macht. And spiritual wickedness in the atmosphere. Und geistliche Bosheit in der Atmosphäre. Put on your armor. Und man nehmt sein Gewand. Put on the breastplate of righteousness. Brustplatte der Gerechtigkeit. Shield of faith. Den Schild des Glaubens. Sword of the Spirit. Den Schwert des Geistes. Helmet of salvation. Den Helm des Heils. Have your feet shod with the preparation of the finished work. Und die Füße sind beschuht mit der Verkündigung des Evangeliums. Wow. This is it. But we need a revelation of this. Aber davon braucht man eine Offenbarung. See, this is the very foundation of body life. Das ist die Grundlage des Lebens in der Gemeinde. Then we begin to see people. Und dann sehen wir Menschen. And instead of criticizing, und anstatt dass man kritisiert, we catch ourselves. Beobachten wir. And we say, Lord, put a turban on his head. Und dann sagen wir, Herr, gib einen Turban auf seinen Haupt. We're watching. Du schaust zu. Put a turban on his head. Auf seinen Kopf einen Turban bitte. Here's the angels over here changing his garment. Und auf der anderen Seite sind die Engel und die wechseln sein Gewand. Put this most incredible garment on the guy. Und sie nehmen und geben ein Gewand drauf. Throw away the ugly garments. Und das schmutzige Gewand, das hauen sie fort. Satan is standing there. Und Satan übergibt sich da drüben. And here's Zechariah the prophet. Und der Zacharia der Prophet steht drüben. He's in awe. Er ist erstaunt. And then he says. Und dann sagt er. Put a turban on his head. Und dazu noch einen schönen Turban auf den Kopf. And everybody goes, what? Was? Put a turban on his head. Auf seinen Kopf setze man einen reinen Turban, einen Kopfbund. Okay. Someone's got a turban? Hat jemand einen Kopfband? Oh yeah. And they put a turban on his head. Und dann machen sie ihm einen Kopfverband. Right? Isn't that incredible? Kopfbund. They put a... What'd you say? That's strike two. What did he say? Look at that. Strike two. One more and you're gone. Oh, one more and you're... Okay. What did you say? Okay. But isn't that like... Can't we apply that somehow? Können wir das nicht anwenden? Lord, put a turban on his head. God, give him einen, put a turban on this translator's Kopf. Head. Give him einen Turban auf seinen Kopf. I just got a revelation of what this turban means. Was dieser Turban bedeutet. Put a turban on the translator's head. Einen Turban auf den Übersetzers Kopf. Clarity of mind? Renewed mind? ein ausgetauschtes Hirn? Oh boy! That's almost three. I'm trying. Okay. Could we pray like this? Könnten wir dafür beten? Put a turban on my head, please. Bitte einen Turban auf für meinen Kopf. Could we pray like this? Könnten wir so beten? Could we catch ourselves? Könnten wir uns selbst daran erinnern? Could we say, I'm so sorry I said that. Es tut mir so leid, dass ich das gesagt habe. Sorry, I was irritable about that person. Tut mir leid, dass ich irritiert war über diesen. We should have prayed. We should have just prayed for them. We should have just asked God to renew their mind. Und wir sollten gebetet haben, dass ihr Verstand erneuert wird. We should have seen them the way God sees them. Und wir sollten sie gesehen haben, wie Gott sie sieht. If we understand this. Wenn wir das verstehen, we will never become part of Satan's accusations. Teilhaben an Satans Anklage. Because we can end with this. Denn wir können damit aufhören. I'm either thinking with God or I'm thinking with the devil. Entweder denke ich mit Gott oder mit dem Teufel. And if I'm not thinking in terms of this garment, und wenn ich nicht mit diesem Gewand denke, maybe I'm thinking in terms of accusation. Dann denke ich vielleicht im Sinne einer Anklage. Right? Maybe. Probably. Wahrscheinlich. Well, anyway, we'll continue next week. Nächste Woche werden wir fortfahren. But let's pray. Lass uns beten. And if you've never received Christ, und wenn du Christus nie empfangen hast, and if you're listening on the website, und wenn du an der Webseite zuhörst, and you don't know where you would go if you died, und du nicht weißt, wohin du kommst, wenn du stirbst, Give your life to Christ. Dann gib dein Leben Christus. Pray with me. Und bete mit mir. Say God in heaven. Und sag Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Clothe me with the garment. Und kleide mich mit diesem Gewand. Deliver me from Satan's accusations. Und erlöse mich von diesen Anklagen. That I hear day and night. Ich höre Tag und Nacht. In my conscience. In meinem Gewissen. Clothe me. Und kleide mich. That I might have a new life. Dass ich ein neues Leben habe. Forgive me. Und vergib mir. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Christi. Please. Bitte. I put my faith. Und ich setze meinen Glauben. In the death. In den Tod. The burial. Die Grablegung. And the resurrection of Christ. Und die Wiederauferstehung Christi. I want to know you. Und ich will dich kennen. Come into my life. Komm in mein Leben, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Okay, we'll continue next week. Nächste Woche fangen wir fort.